Krieg und Frieden von Lev Tolstoi. Episode 22. Auch im Feldlager der 1. Armee am Ufer der Drissa fand Fürst André nicht den Mann, der sein Glück zerstört hatte. Dafür nahm bald der Krieg all seine Gedanken in Anspruch. Napoleon hatte tatsächlich einen Keil zwischen die 1. Armee unter Leitung des russischen Kriegsministers Barclay de Tolly und eine 2. unter dem Kommando des Fürsten Bagration geschoben. Die Anwesenheit des Zaren verhinderte eine selbstständige zentrale Armeeführung und die heftigen Meinungsverschiedenheiten seiner zahlreichen Ratgeber, viele von ihnen Emigranten aus ganz Europa, vor allem aus deutschen Staaten, führten zu einer beunruhigenden Entschlusslosigkeit. Ob sie nun aber zu Vormarsch und Angriff rieten wie Bagration, zu einem Verharren in der befestigten Stellung, zu weiterem Rückzug oder gar zu einem sofortigen Friedensschluss, alle waren bestimmt von Respekt, ja von panischer Furcht vor dem Genie Napoleons. Kaum einer rechnete mit entscheidenden Erfolgen gegen ihn. Diese Beobachtungen bestärkten Fürst André in seinem seit Austerlitz gehegten Misstrauen gegen alle noch so sorgsam angestellten militärtheoretischen Erwägungen und brachten ihn zu dem Entschluss, auf keinen Fall in solcher Atmosphäre, schon gar nicht in der Nähe des Hofes zu bleiben, sondern den Zaren um ein Frontkommando zu bitten. Die Familie des Grafen Rostow verbrachte den Sommer 1812 nicht wie sonst auf dem Lande, sondern in Moskau. Natascha war nach ihrer Affäre mit Anatol Kuragin und dem Bruch mit Andrei Balkonski in ein schweres Fieber versunken. Ihre Krankheit war immerhin so ernst, dass zu ihrem und zu ihrer Angehörigen Glück angesichts der Krankheit, deren Ursache durchaus zurücktrat und der Gedanke an ihr eigenes Verschulden nicht recht aufkommen konnte. Sie aß nicht, schlief nicht, magerte merklich ab, hustete und schwebte in Lebensgefahr, wie die Ärzte zu verstehen gaben. Sie kamen bald einzeln, bald zu mehreren zum Konsilium, sprachen viel Französisch, Deutsch und Lateinisch, kritisierten einander und verordneten die verschiedensten Arzneien gegen alle Krankheiten, die sie kannten. Nun also, der Puls geht heute schon. Und nun die Zunge, wenn ich bitten darf. Nun mach schön auf, Kind. So, sehen Sie, Comtesse, 3 Tage alle 2 Stunden unser Pülverchen und schon kann sich die Zunge wieder sehen lassen. Sehr schön, ja. Das ist doch etwas ganz anderes als die Pillen, die Ihnen Dr. Metivier vorher verordnet hatte. Habe ich recht? Ja. Aber immer noch nicht gesprächiger, unser Täubchen. Naja, das kommt auch noch. So, also weiterhin alle 2 Stunden einen Teelöffel voll Gräfin, nur bitte noch pünktlicher als bisher. Finden Sie sie wirklich besser, Doktor? Tja, ich hoffe auf die neue Arznei, wie gesagt. Freilich möchte ich Ihnen nicht verhehlen, dass die Gefahr einer Pneumonie nun ja noch nicht völlig ausgeschlossen ist. Um Gottes Willen, Doktor, eine, wie sagten Sie? Pneumonie. Ich gebe mir natürlich alle Mühe. Bitte schön, Herr Doktor. Aber nicht, doch nicht, bitte nicht, Frau Gräfin. Nehmen Sie nur, wir sind Ihnen ja alle so dankbar. Na ja, also, wir müssen nur Geduld haben. Bis morgen. Ist er endlich weg, Mama? Auf diese Weise wirst du nie gesund werden, wenn du nicht darauf hörst, was der Arzt sagt und deine Arznei nicht zur vorgeschriebenen Zeit einnimmst. Damit ist nicht zu spaßen, wenn die Gefahr einer Pneumonie vorliegt. Ach, was liegt denn daran? Mir kann keine Arznei der Welt helfen. Ist alles dummes Zeug. Und ob ich nun gesund werde oder nicht? Du sollst nicht immer solche Reden führen. Natascha, Täubchen. Was soll ich machen? Ich werde nie mehr lachen können, Mama. Nie mehr singen. Sobald sie den Versuch machte, stiegen ihr Tränen der Reue in die Augen. Tränen der Erinnerung an die unwiederbringlich entschwundene Zeit ihrer ersten mädchenhaften Unschuld. Tränen der Wut darüber, dass sie ihr junges, an Glücksmöglichkeiten so reiches Leben um nichts und wieder nichts zerstört hatte. Aber obwohl Natascha eine so gewaltige Menge von Pillen, Tropfen und Pülverchen herunterschlucken musste und ihr das gewohnte Landleben von den Ärzten vorenthalten wurde, ließ sich ihre Jugend ihr Recht doch nicht nehmen und ihr Kummer versickerte allmählich unter der Schutzschicht all der Eindrücke dieses Patientendaseins. Und nun kam Natascha nach und nach auch körperlich wieder zu Kräften. Sie suchte Trost und innere Ruhe im Gebet und hatte wenigstens eine Freude, die Besuche Pierre Biesuchows. Es ließ sich kein zarterer, behutsamerer und zugleich ernsterer Ton denken als der, in welchem Graf Biesuchow mit ihr umging. Verzeihung, ich habe einen Moment gelauscht. Ich wollte es einfach wieder einmal versuchen. Es ist immerhin eine Beschäftigung. Aber es ist doch wunderschön. Ich freue mich ja so, dass Sie gekommen sind. Ich bin heute so glücklich. Denken Sie doch, Nikolai hat das Georgskreuz bekommen. Für eine erfolgreiche Attacke in einem Gefecht bei Ostrovna. Ich weiß, ich weiß. Ich selbst habe Ihnen ja den Armeebefehl zugeschickt. Als ich heute Vormittag beim Grafen Rostopschin war, um den Aufruf des Zaren für ihren Vater zu besorgen, fiel er mir in die Hände. Nikolai hat auch geschrieben. Er wurde außerdem befördert und kommandiert nun ein ganzes Bataillon. Ich bin ja so stolz auf ihn. Tja, aber ich möchte Sie nicht stören. Ihr Vater wird auf mich warten. Graf? Ja? Graf, ist es unrecht, wenn ich singe? Ganz im Gegenteil. Aber warum fragen Sie gerade mich danach? Das weiß ich selbst nicht. Aber ich kann Ihnen gar nicht sagen, was Sie für mich bedeuten. Ich habe aus dem Armeebefehl auch ersehen, dass er Balkonski wieder in Russland und wieder im Dienst ist. Er kommandiert ein Jägerregiment, ja. Es tut mir leid. Wenn ich gewusst hätte, dass Sie schon Post von Ihrem Bruder haben, hätte ich diesen Armeebefehl gar nicht... Nein, nein. Ich möchte nur von Ihnen wissen, wie denken Sie darüber? Wird er mir jemals verzeihen? Ich denke... Er hat Ihnen nichts zu verzeihen. Ich an seiner Stelle würde... Ja, Sie. Sie. Mit Ihnen ist das auch etwas ganz anderes. Ich kenne ja keinen besseren, großmütigeren Menschen als Sie. Pjotr Kirillitsch, eben höre ich, Sie sind längst hier. So sagen Sie mir doch um Gottes Willen, wie die Sache steht. Sie sind ja meine einzige Hoffnung. Ach so, ja, deine Sache, Petja. Zu den Husaren, wie? Psst. Ich sage dir noch Bescheid. Ich sage dir noch Bescheid. Nun, wie steht es, mon cher, wie steht es? Haben Sie den Aufruf? Meine liebe Gräfin war zur Messe in der Rasumowski-Kirche und hatte ein neues Gebet gehört für den Sieg unserer Waffen und die Befreiung Russlands von diesem Antichrist. Sie sagt, es sei sehr schön gewesen, nicht wahr? Was? Guten Tag, Graf, ich freue mich. Das Gebet? Ja, ja, sehr ergreifend. Und Sie haben also den Aufruf? Ich habe ihn. Morgen kommt der Zar nach Moskau zurück. Man sagt, Balaschow und Arakcheyev haben ihn darum gebeten. Es ist eine außerordentliche Adelsversammlung anberaumt worden und wie es heißt, sollen 10 Mann auf 1000 eingezogen werden. Gott, aber ich wollte Ihnen ja zuerst gratulieren. Ja, ja, es war eine große Freude, unser Nikoluschka, Bataillonskommandeur und Georgsritter. Und was hört man von der Armee? Die unsrigen sind weiter zurückgegangen. Sie sollen schon bei Smolensk stehen. Mein Gott, wo haben Sie denn den Aufruf? Den Aufruf? Ach so, ja. Hier. Nein, das ist es nicht. Hier auch nicht. Mein Wort, ich weiß nicht mehr, wo ich ihn hingesteckt habe. Sie müssen aber auch wirklich alles verlieren. Bei Gott, ich fahre noch einmal zurück. Ich muss das Blatt zu Hause gelassen haben. Dann kommen Sie doch nicht mehr zum Essen zurecht. Und der Kutscher ist ja auch schon weg. Ist es das hier? Natürlich, ja. Und woher hast du denn das, Natascha? Ich dachte, er hat es vielleicht draußen abgelegt mit dem Mantel. Und da lag es? Nein, Graf. Es war ganz sorgfältig aufbewahrt. Hinter dem Futter ihres Hutes. Ich lese auf der Stelle vor. Nein. Das wollen wir uns bis nach dem Essen aufheben. Mein Schwager Shinshin wartet schon auf uns. Na, dann auf das Wohl eures Georgsritters. Er soll leben. Die kurioseste Geschichte dieser Tage soll aber Graf Rastopschin erzählt haben. Da haben ihm ein paar einfache Leute einen Deutschen gebracht, vorsorglich gefesselt und erklärt, das sei einer dieser Champignone. Champignone? Sie meinten Spione. Der Graf hat fürchterlich gelacht, befohlen, den Champignon wieder freizulassen und den Leuten erklärt, das sei kein Champignon, sondern ein ganz gewöhnlicher, alter deutscher Pilz. Ja, verhaftet wird jetzt überall. Na, habt ihr schon gehört, dass sich Fürst Golizin einen russischen Lehrer genommen hat? Er lernt Russisch. Es fängt an, gefährlich zu werden, wenn man auf der Straße Französisch spricht. Ja. Wie ist es eigentlich mit Ihnen, Graf? Wenn die Miliz aufgeboten wird, dann müssen sie wohl auch in den Sattel. Tja, ja, in den Krieg. Was könnte ich schon für einen Soldaten abgeben? Es ist alles so merkwürdig. Ich verstehe mich selbst nicht. Ich weiß nicht recht. Mir liegt alles Militärische so fern. Und dabei kann in dieser Zeit doch kein Mensch wissen, was er selber im nächsten Augenblick tun wird. Pierre Bjesuchow war seit einiger Zeit von dem Gefühl beherrscht, sein jetziger Zustand könne nicht mehr lange anhalten und es nähere sich eine Katastrophe, die sein ganzes Leben ändern werde. Einer seiner Freimaurerbrüder hatte ihn auf eine angeblich Napoleon und seinem baldigen Untergang geltende Prophezeiung in der Offenbarung Johannes hingewiesen, in der die Zahl 666 eine Rolle spielte. Und kabbalistische Berechnungen hatten ergeben, dass zwischen dem Namen Bjesuchow und dem Napoleons ein mystischer Zusammenhang zu bestehen schien. Auf welche Weise wusste Pierre nicht, aber er zweifelte nicht einen Augenblick daran, dass eine solche Beziehung tatsächlich bestand und dass das alles, seine Liebe zur Rastowa, Napoleons Einfall in Russland, der Komet, die Zahl 666, zusammenwirken musste, um ihn aus der nichtigen Welt seiner Moskauer Gewohnheiten, in der er wie in einem Zauberberg gefangen lag, zu befreien und einer großen Tat und einem großen Glück entgegenzuführen. Was ist denn nun mit diesem noch unveröffentlichten Aufruf des Zaren, mit dem er mich schon die ganzen Tage in Spannung haltet? Ja, richtig, Graf. Nun aber heraus damit. Darf ich mal sehen? Bitte. Unsere alte Thronenresidenzstadt Moskau. Der Feind ist mit starken Streitkräften in Russland eingefallen. Er will unser geliebtes Vaterland vernichten. Nein, so kann man das doch nicht vorlesen. Natascha, liest du bitte. Das ist doch alles bereits bekannt. Hier, diese Stelle ist wichtig. Wir werden nicht zögern, selbst in dieser unserer Hauptstadt und an anderen Orten unseres Reiches mitten unter unser Volk zu treten, um mit unseren Getreuen zu beratschlagen und mit Rat und Tat allen denen zur Seite zu stehen, denen der Schutz des Vaterlandes anvertraut ist. Sowohl denen, die sich dem Feinde bereits jetzt in den Weg gestellt haben, als auch denen, die sich noch rüsten, um ihn zu vernichten, wo er auftritt. Möge das Verderben, dem er uns zu überliefern gesonnen ist, auf sein eigenes Haupt zurückfallen und möge Europa von Knechtschaft und Sklaverei befreit, den Namen Russlands preisen. Das waren die richtigen Worte. Der Zar braucht ja nur ein Wort zu sprechen und wir geben alles hin. Kein Opfer soll uns zu hoch sein. Papa, du bist wirklich herrlich. Na, das ist aber mal eine Patriotin. Ach was, Patriotin. Sie finden alles lächerlich, Onkel. Aber hier handelt es sich wahrlich um keinen Spaß. Nein, wahrhaftig nicht. Ist Ihnen auch aufgefallen, dass in dem Aufruf von Beratungen die Rede ist? Einerlei, mag doch. Also, Papachen, jetzt sage ich Sie mit aller Bestimmtheit. Und auch Ihnen, Mamachen. Also ich sage Sie mit aller Bestimmtheit, da können Sie einwenden, was Sie wollen. Aber jetzt müssen Sie mich zum Militär lassen. Ich kann doch jetzt nicht einfach... Ja, also das war's. Mein Gott, das hast du nun von deinem Gerede, Ilja. Ja, na, da haben wir ja plötzlich einen gewaltigen Kriegshelden unter uns. Schlag dir die Dummheiten aus dem Kopf, mein Junge. Vorläufig musst du noch büffeln. Das sind keine Dummheiten, Papa. Büffeln. Fedja Obolenski ist noch jünger als ich und geht auch mit. Wer soll denn jetzt büffeln, während das Vaterland in Gefahr ist? Also lass gut sein, hör mir auf mit solchen Dummheiten. Aber Sie haben doch eben selbst gesagt, dass wir alles opfern wollen. Fedja, ich habe dir gesagt, du sollst aufhören. Und ich habe Ihnen gesagt, ich will Soldat werden. Und Pjotr Kirillowitsch kann Ihnen sagen, ach, dass ich... Dummheiten. Noch nicht trocken hinter den Ohren und will zum Militär. Merk dir gefälligst, was ich dir sage und Schluss damit. Wie Sie wünschen, Papa. Petja! Bitte entschuldigen Sie gerade. Na, Pjotr Kirillowitsch, brauchen Sie auch ein Pfeifchen mit dem Kabinett? Tja, ich weiß nicht. Bitte, Graf, von mir aus gern. Nein, nein. Ich glaube, ich muss nach Hause. Nach Hause? Sie wollten doch auch den Abend bei uns verbringen. Lassen Sie sich in letzter Zeit ohnehin schon so selten sehen. Tja, aber ich habe etwas vergessen. Ich muss unbedingt nach Hause. Etwas Geschäftliches, das einfach erledigt werden muss. Also dann, auf Wiedersehen. Kommst du wenigstens mit? Mit dem größten Vergnügen. Warum wollen Sie denn schon fort? Warum sind Sie so verstimmt? Ich bin nicht verstimmt. Doch, ich spüre es. Warum? Weil es besser ist, wenn ich nicht so oft zu Ihnen komme. Weil... Nein, ich habe ganz einfach geschäftliche Angelegenheiten zu erledigen. Aber wieso denn? Nein, Sie müssen es mir sagen. Aber plötzlich verstummte sie. Beide sahen einander erschrocken und verwirrt an. Er versuchte zu lächeln, aber es gelang ihm nicht. Statt eines Lächelns lag ein schmerzlicher Ausdruck auf seinem Gesicht. Dann küsste er ihr schweigend die Hand und ging. Am nächsten Tag traf der Zar ein. Das Volk drängte sich in den Straßen Moskaus und in der Nähe des Kremls war die Menge so dicht, dass Petja Rostow, der auch gekommen war, um ihn zu sehen und ihn persönlich oder wenigstens einen seiner Kammerherren um Aufnahme in die Armee zu bitten, beinahe erdrückt worden wäre. Nach einem feierlichen Dankgottesdienst aus Anlass des Friedens mit den Türken und einem großen Diner zeigte sich der Zar der ausharrenden Menge auf dem Balkon des Palais. Ein Stück Biskuit fiel ihm aus der Hand. Als er sah, dass sich die Nächststehenden darum balgten wie um eine Reliquie, ließ er sich einen ganzen Teller Biskuits von der kaiserlichen Tafel bringen und streute sie hinunter. Auch Petja war glücklich, ein Stück erkämpft zu haben. Am Abend drohte er seinem Vater, er werde ganz einfach durchbrennen, wenn man ihm nicht endlich erlaube, Soldat zu werden. Und Graf Rostow begann, unter seinen Bekannten Erkundigungen einzuholen, wie man Petja wenigstens möglichst gefahrlos in der Armee unterbringen könne. Zwei Tage darauf, am Vormittag des 27. Juli, hielten zahllose Equipagen vor dem Slobodsky-Palais. Alle Säle waren voller Menschen. Pierre, seit dem frühen Morgen in seine unbequeme, zu eng gewordene Adelsuniform gezwängt, ging aufgeregt durch die Menge. Entgegen allem Herkommen war nicht nur der Adel, sondern auch die Kaufmannschaft zusammengerufen worden. Die Stände, Etats Généraux. Und dieser Umstand ließ in Pierre eine ganze Reihe von Gedanken, die ihn seit langem nicht mehr beschäftigt hatten, wieder erwachen. Gedanken an den Contrat Social und die Französische Revolution. Es war ihm, als stehe etwas in diesem Sinne Wichtiges bevor, das er längst erwartet habe. Im ersten Saal hatte sich der Adel, jeder in Uniform, zusammengefunden, im zweiten die Kaufmannschaft. Leute mit langen Bärten, in blaue Kaftans gekleidet, Medaillen auf der Brust. Im Adelssaal herrschte ein lautes und lebhaftes Durcheinander. Pierre ging umher, schaute sich um, hörte sich an, was gesprochen wurde und vernahm doch von keinem der vielen Anwesenden eine Äußerung der Gedanken, die ihn selbst beschäftigten. Ein stattlicher Mann mittleren Alters in der Uniform eines verabschiedeten Marineoffiziers hatte gerade eine große Menge um sich geschart und verkündete mit einer richtigen Kommando- und Casino-Stimme: Die Smolenska haben Majestät Miliz angeboten. Schön. Aber haben die Smolenska uns Vorschriften zu machen? Wenn der Moskauer Adel es für nötig hält, gibt's andere Mittel, Majestät, Ergebenheit zu beweisen. Die Herren sollten gefälligst an die Milizaufstellung 1807 denken. Was hat der Majestät davon gehabt? Nichts. Miliz. Nur ein Genickstoß für die Landwirtschaft. Die Kerle kommen zurück, weder Soldat noch Bauer, zu nichts mehr zu gebrauchen. Empfehle dem gegenüber Rekrutenaushebung. Der Adel selbst wird Leben und Blut nicht sparen. Wir kommen alle Mann für Mann. Sorgen selbst für Rekruten auf unseren Dörfern. Majestät braucht nur zu winken. Also meines Erachtens, verehrter Herr, sind wir nicht hierher gerufen worden, um darüber zu debattieren, ob für das Reich im Augenblick eine Rekrutenaushebung oder Milizeinberufung besser ist. Wir sind hierher gerufen worden, um eine entsprechende Antwort auf den Aufruf zu finden, dessen seine Majestät der Zar uns gewürdigt hat. Und das Urteil darüber, was besser ist, Rekrutenaushebung oder Milizeinberufung, das überlassen wir der allerhöchsten Willensmeinung. Entschuldigen Sie, Euer Exzellenz. Obwohl ich mich keineswegs dem, was der Herr, den zu kennen ich nicht die Ehre habe, gesagt hat, obwohl ich mich dem keineswegs anschließen kann, so meine ich doch, dass der Adel nicht nur zusammengerufen worden ist, um seiner Sympathie und Begeisterung Ausdruck zu verleihen, sondern auch, um sich darüber zu äußern, mit welchen Mitteln dem Vaterlande geholfen werden kann. Ich meine also, der Zar würde selbst ungehalten sein, wenn er in uns nichts anderes fände, als einfach Besitzer von so und so viel Bauern, die wir ihm zur Verfügung stellen, dass wir uns ihm sozusagen nur als Kanonenfutter zur Verfügung stellen, aber nicht als Rat, als Ratgeber. Ich meine also, bevor wir uns über die vorliegenden Fragen selbst äußern, müssen wir den Zaren fragen oder müssen wir seine Majestät in aller Ehrfurcht bitten, uns mitzuteilen, wie viel Truppen wir haben und in was für einem Zustand sich überhaupt unsere Armee befindet. Und erst dann... Aber das ist doch wirklich... Erstens weise ich Sie darauf hin, Graf Besuchow, dass wir keinerlei Recht haben, dem Zaren derartige Fragen zu stellen. Und zweitens könnte der Zar, selbst wenn Russlands Adel ein Recht dazu hätte, uns doch nicht antworten. Die Bewegung der Truppen müssen den Bewegungen des Feindes angepasst werden. Wenn Sie gestatten, Exzellenz. Es ist keine Zeit zu langen Erörterungen, sondern es heißt Handeln. Der Krieg tobt auf russischem Boden. Der Feind drückt an, um Russland zu verderben, die Gräber unserer Väter zu entweihen. Wir alle werden aufstehen, werden uns Schulter an Schulter für unser Väterchen, den Zaren, in den Kampf stürzen. Wir sind Russen und werden zur Verteidigung von Glauben, Thron und Vaterland unser Blut nicht schonen. Aber überflüssiges Hin- und Hergerede hat zu unterbleiben. Wir müssen Europa zeigen, wie Russland aufsteht, um Russland zu verteidigen. Ganz recht. Wir müssen die Hölle mit der Hölle bezwingen. Ich habe ja nur gesagt, Bevor wir die notwendigen Opfer bringen, müssen wir uns doch eigentlich erst unterrichten, was für Opfer denn gebraucht werden. Nein, Moskau ergibt sich nicht. Niemals. Er ist ein Feind der Menschheit. Jawohl. Aber so erlauben Sie mir doch nur ein paar Worte. Meine Herren, Sie werden mich ja noch erdrücken. Ruhe! Graf Rastopzi! Meine Herren, seine Majestät der Zar werden sogleich erscheinen. Meines Erachtens bleibt bei unserer Lage nicht viel Zeit für langes Gerede. Der Zar hat uns und die Kaufmannschaft hierher zu rufen geruht. Von ihr sollen die Millionen kommen und unsere Aufgabe wird es sein, die Miliz zu stellen und uns selber nicht zu schonen. Das ist das Wenigste, was wir tun können. Meine Herren, ich habe nie an der Opferbereitschaft des russischen Adels gezweifelt. Der heutige Tag aber hat alle meine Erwartungen übertroffen. Ich danke Ihnen im Namen des Vaterlandes. Meine Herren, wir wollen handeln. Die Zeit ist kostbar. Jawohl, die Zeit ist kostbar. Aber das Kostbarste ist das Wort des Zaren. Bravo, bravo, bravo. Aus dem Saal des Adels ging der Zar in den der Kaufmannschaft. Pierre sah ihn nach etwa 10 Minuten mit Tränen der Rührung in den Augen wieder herauskommen, in Begleitung zweier Kaufleute, von denen der eine, ein dicker Branntweinpächter, schluchzte wie ein Kind und ein über das andere Mal sagte: »Nimm nur unser Leben und unsere Habe hin, Majestät.« Am nächsten Tag reiste der Zar wieder ab. Die Edelleute zogen die Uniformen wieder aus, nahmen ihre gewohnten Sofaplätze zu Hause oder im Club ein, erteilten ihren Geschäftsführern mit Räuspern und Schnäuzen die nötigen Befehle zur Aushebung der Miliz und wunderten sich selbst über das, was sie da angestellt hatten. Krieg und Frieden von Lew Tolstoi, Episode 22, mit Fred Düren als Andrei Bolkonski, Waltraud Kramm als Maria Bolkonskaja, Herbert Große als Fürst Bolkonski, Jutta Wachowiak als Natascha Rostova, Albert Garbe als Graf Rostov, Gisela Morgen als Gräfin Rostova, Peter Gröger als Petja Rostov, Hans-Peter Minetti als Pierre Besuchow, Ingeborg Metschinski als Erzählerin, Walter Niklaus als Erzähler und vielen anderen. Regie Werner Grunow, Produktion Rundfunk der DDR 1967. Ein Hörspiel-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023.